Telekom Doppelfernsprecher Sonnenallee 13 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Reisebüro mit dem Namen Flugbörse. Und dort befindet sich im Schaufenster ein Aushang mit der Aufschrift Achtung, Achtung, Achtung, Achtung. Sehr geehrte Kundschaft, bitte beachten Sie, dass an folgenden Samstagen im August unser Geschäft geschlossen bleibt. Samstag, 1. August und Samstag, 25. August. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ansonsten ein weiterer Aushang dieses Reisebüros mit der Aufschrift Unsere Öffnungszeiten 2007. Sehr geehrte Kundschaft, wir haben von Montag bis Freitag eine Mittagspause von 14 bis 15 Uhr und wir schließen um 18.30 Uhr. Sie erreichen uns telefonisch während dieser Zeiten unter 613030066. Ansonsten gehört zur Ausstattung, zur unmittelbaren Ausstattung des Fernsprechers ein Kronkorken ohne Herstellerbezeichnung sowie ein Friseursalon mit dem Namen Goldene Finger, Salon Goldene Finger, mit der näheren Bezeichnung Tesetür Lü Bayanlara Jeremis Yardie. Das gleiche auch noch in arabischer Sprache. Und hier findet man im Schaufenster einen Aushang mit der Aufschrift Nach 20 Uhr Haarschnitt 15 Euro. Dieser Aushang dann auch nochmal in türkischer und arabischer Sprache. Ansonsten hier in der Sonnenallee keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.